Abschnitt 16 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Geschichte von dem Scheusal. Erster Teil. In einer großen Stadt in Deutschland, die wir Ypsilonburg nennen wollen, ich habe den wirklichen Namen absichtlich weggelassen, besonderer Rücksichten halber, lebte der Kommerzienrat Schöler. »Kommerzienrat?« fragte unser Freund gespannt und sich etwas weiter aus dem Bette lehnend, das Ganze besser zu hören. »Der Kommerzienrat Schöler. Ich muss Sie aber bitten, mich jetzt nicht weiter zu unterbrechen, da Sie sonst den Faden verlieren und dem Ganzen nicht aufmerksam genug folgen können. Ich will lieber noch einmal von vorn anfangen. In einer großen Stadt in Deutschland, die wir Ypsilonburg nennen wollen, lebte der Kommerzienrat Schöler, in sehr glücklichen, mit jeder irdischen Lebensgabe reichlich ausgestatteten Verhältnissen. Er besaß ein stattliches Haus mitten in der Stadt, in einer der besten Lagen. Die erste Etage bewohnte er selber. Die zweite allein trug ihm 400 Taler Miete, war in allen ersten Familien eingeführt, galt für einen Liebling des Königs, trug 3 Orden verschiedener Herren Länder, bezog vom Staate noch außerdem eine Pension von 1200 Talern und verfügte als Vormund der Tochter eines reichen, vor einiger Zeit verstorbenen Bankiers außerdem über ein sehr bedeutendes Kapital. Diese junge Dame hieß Rosaura. Der Kommerzienrat Schöler war ein anerkannt ehrenwerter und außerdem sehr frommer Mann. Mitglied des Gustav-Adolf-Vereins, Vorsteher eines Armeninstituts, Kassierer des Waisenhauses, Direktor des Missionsvereins und Protektor aller übrigen mildtätigen Anstalten in der Stadt und Umgegend. Dabei etwa 52 Jahre alt, noch immer ziemlich rüstig und unbeweibt. »Aber Sie wollen doch nicht behaupten, dass dieser Mann«, warf der Kommerzienrat Mahlhuber eine fast ebenso erschrockene als erstaunte Bemerkung ein. »Bitte unterbrechen Sie mich nicht«, sagte der Doktor rasch. »Es gibt in unserem gesellschaftlichen Leben viele Dinge, die wir uns nicht träumen lassen. Aber Sie werden gleich selber hören.« In dem Hause des Generalsuperintendenten, wo der Kommerzienrat freien Eintritt hatte, erkrankte die Tochter so schwer, dass ihr Arzt, ein intimer Freund des Kommerzienrats, keine andere Rettung wusste, als sie in ein ziemlich entfernt gelegenes Bad zu einer von seinen eigenen Verwandten zu schicken. Das geschah. Die Kasse des Waisenhauses wurde eines Morgens erbrochen gefunden. In dem Lokal, wo sie aufbewahrt worden, fanden sich deutliche Spuren, dass im Hause selber irgendjemand mit den Spitzbuben, es war ein Kapital von 15.000 Talern entwendet worden, gemeinsame Sache gemacht hatte. Aber trotz allen Nachspürens der Polizei blieb der Dieb unentdeckt. Der Kommerzienrat war an dem Nachmittag, wie er das sehr häufig dringender Arbeiten wegen tat, der Letzte im Büro gewesen. Er selber sagte aus, dass bei seinem Fortgehen alles in der gewöhnlichen und gehörigen Ordnung gewesen sei und er die Fenster noch selber eigenhändig untersucht habe, ob die Läden fest und gut geschlossen seien. Ein Resultat war nicht zu erzielen, und mehrere, der Unterkassierer wie der Hausmann und andere niedere Beamte, auf die man in diesem Falle Verdacht werfen musste, wurden eingezogen und eine Weile in Untersuchungshaft gehalten und als sich ihnen nichts beweisen ließ, abgelohnt und entlassen. »Es ist entsetzlich«, stöhnte der Kommerzienrat. Als Direktor des Missionsvereins, fuhr der Doktor fort, hatte der Kommerzienrat, der mit Australien und Afrika in brieflicher Verbindung stand und einzelne Freunde dort drüben hatte, übernommen, die Gelder wie die wollenen Unterröcke und Strümpfe für die Heidenkinder an ihre Adressen zu befördern. Die Unterröcke und Strümpfe kamen an, das Geld nicht. Aber da hätten ja die Postscheine augenblicklich ergeben müssen, wo das Geld abhanden gekommen, rief der Kommerzienrat erstaunt aus. Wahrhaftig, Sie haben recht, sagte der Doktor, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Sehen Sie, das war ein sehr guter Gedanke, das muss ich mir überlegen. Aber hören Sie weiter. Kommerzienrat Schöler nimmt vor einigen Jahren ein armes junges Mädchen, eine Waise, deren Vater und Mutter auf eine schaudererregende Art in dem Brande ihres Hauses umkamen, bei sich auf, lässt sie unterrichten und zieht sie zu seiner Wirtschafterin heran. Das Mädchen heißt Susanna. Die Tochter des Bankiers, sein Mündel, die einige Zimmer in der Etage des Kommerzienrats bewohnt, kränkelt indessen seit einiger Zeit und wird von demselben Doktor, der die Tochter des Generalsuperintendenten in das Bad geschickt hat, behandelt. Ihre Krankheit ist eigener Art, nervenlähmend, mit heftigen Drücken des Herzens und Magens. »Das kenne ich«, rief der Kommerzienrat lebhaft, »das ist der Anfang der Hypertrophie.« Der Doktor, der sich an seinem Tische gegen ihn mit dem Stuhle gewendet hatte, sah überrascht zu ihm auf, über das Papier weg und sagte ruhig, »Ich muss Sie ernsthaft bitten, alle derartigen Unterbrechungen zu vermeiden. Ich sehe mich sonst genötigt, das Lesen aufzugeben.« Der Kommerzienrat überlegte sich eben, ob das überhaupt eine Drohung sei, als jener, in den Schriften suchend, die verlorene Stelle wiederzufinden, fortfuhr. Ihre Brust ist beengt, ihr Atem erschwert, häufiger Schweiß auf der Stirn, Übelkeiten und Kopfschmerzen. »Ich gebe Ihnen mein Wort, dass«, fuhr der Kommerzienrat unwillig heraus, biss aber seine Worte kurz ab und schluckte den übrigen Satz hinunter, als er dem finster zürnenden Blick des Lesenden begegnete. »Merkwürdig«, sagte dieser, ohne sich weiter stören zu lassen, »dass diese Zustände sich oft auf einige Zeit besserten, ja fast vollkommen hoben, nur um nach einiger Zeit mit umso viel größerer Stärke wiederzukehren, bis sie ihnen endlich erlag.« Das Testament kam jetzt zur Vollstreckung, nachdem, solchen Fall vorausbestimmt, dass die einzige Erbin vor ihrer erlangten Mündigkeit sterben sollte, ziemlich bedeutende Summen an Wohltätigkeitsanstalten und fromme Stiftungen übergingen, für den Rest aber mit einem Kapital von etwa 100.000 Talern der Kommerzienrat Schöler zum Erben eingesetzt war. Sie hat »Gift bekommen«, rief der andere Kommerzienrat, in seinem Bette die Hände vor Entsetzen zusammenschlagend. Kommerzienrat Schöler war jetzt mehr noch als je ein reicher Mann, las der Doktor lächelnd weiter, betrauerte allerdings den Tod der jungen Erben ein volles Jahr durch schwarze Kleidung und einen breiten Flor um den Hut, setzte sich aber ungesäumt in den Besitz des bedeutenden Vermögens und lebte herrlich und in Freuden. Noch existierte ein armer, aber nahe Verwandter des Bankiers, und zwar der Stiefsohn seiner Schwester, der aber jung und leichtsinnig dem alten reichen Herrn nie recht gefallen hatte. Karl, so hieß er, war ein herzensguter, braver Bursche, selten bei Kasse, es ist wahr, aber stets leichten Herzens und fröhlichen Sinnes, bis er einst in des Onkels Hause, dem er eine Visite machte, dessen Tochter sah, kennenlernte und, mit dem Todespfeile im Herzen, die Schwelle wieder verließ. Nun bestand eine Sage in der Familie, dass vor alten Zeiten eine Großmutter dieses jungen Mannes in Indien verheiratet gewesen, später gestorben sei und ein rasendes Vermögen hinterlassen habe, das aber ein malaiischer Regent wegen eines fälschlich in Besitz genommenen Landstrichs anfechten wollte und sich ein Distrikt in jener Gegend auch schon deshalb empört haben sollte. Eines Morgens tritt plötzlich ein sonnengebräunter Mann, der Ähnlichkeit mit einem Matrosen hat, in Karls Tür, fragt ihn, ob er Karl Neumann heiße, Enkel einer in Indien verstorbenen Frau namens Katharina Neumann sei und seine Erbschaft von dort, etwa 7 Millionen spanische Taler, richtig empfangen habe. 7 Millionen Taler, flüsterte der Kommerzienrat in halblautem Erstaunen vor sich hin. Karl schrak zusammen, fuhr der Doktor fort, als ob er ein Verbrechen begangen habe und dabei entdeckt worden wäre. Seine Wangen verließ das Blut, seine Glieder zitterten und er musste sich an einem Stuhle halten, um nicht umzusinken. 7 Millionen Taler, stöhnte er. 7 Millionen Taler von Indien? Sie haben nichts empfangen, rief der Seemann rasch und erstaunt. Wäre es möglich, dass jener indische Raja sie darum betrogen hätte? Dann wehe ihm. Allahs Zorn und meine Rache sollen ihn treffen, und flöhe er zu den Stufen seines Tempels, zu dem Heiligtum des ewigen Sarges. Ich würde ihn erreichen. »Wer sind Sie?« fragte ihn Karl, »dass Sie solchen Anteil an meinem Schicksal nehmen. Und glauben Sie, dass Sie mir zu der Erbschaft oder wenigstens zu einem Teile derselben wiederverhelfen könnten?« »Glaub ich«, wiederholte der Seemann indigniert, »ich weiß gewiss, dass, wäre das Geld in der Tat noch nicht abgesandt, es Ihnen werden muss, und wenn der erste Raja selber die gierigen Hände schon darüber gebreitet. Wir hatten in Indien die Adresse eines Mannes aufbekommen, an den die Summe abgeschickt werden sollte. Der indische Fürst schwor in meine Hand, sie richtig zu befördern.« »Und wie hieß der Mann, dem man für mich ein solches Kapital anvertrauen wollte?« rief Karl von einer fürchterlichen Ahnung ergriffen. »Kommerzienrat Schöler«, sagte der Seemann, und Karl brach bewusstlos neben seinem Stuhle zusammen. Wie lange er so gelegen, wusste er nicht. Als er wieder zu sich kam, fühlte er, wie ihm jemand kaltes Wasser in sein Gesicht goss, und er stöhnte, »Wo bin ich?« Der indische Seemann war noch bei ihm und suchte ihn ins Leben zurückzurufen, und Karl musste ihm jetzt, sobald er sich nur so weit erholt, widersprechen zu können, erzählen, welche Befürchtungen er habe und dass er fast überzeugt sei, wie der Kommerzienrat das Geld unterschlagen hätte. »Aber ich bitte Sie um Gottes Willen«, brach jetzt der arme, gequälte Malhuber, der immer noch nicht sah, dass der entsetzliche Mensch zur eigentlichen Sache kam und es ebenfalls für höchst unwahrscheinlich fand, dass ein deutscher Kommerzienrat 7 Millionen Taler unterschlagen könne, das Schweigen. Er war fest entschlossen, jetzt ebenfalls ein Wort mit hineinzureden. »Sie haben ganz recht, dieser Mensch muss ein wahres Scheusal sein, und wenn wir 7 Uhr abends hätten, verehrter Herr, würde ich nicht das mindeste Bedenken tragen, Ihnen mit dem größten Interesse zuzuhören, denn der Fall ist in der Tat außergewöhnlich und muss, sobald er vor die Öffentlichkeit kommt, ein gewaltiges Aufsehen machen. Aber tun Sie mir die Liebe, ganz abgesehen davon, dass ich wirklich glaube, Sie haben den Kommerzienrat mit den 7 Millionen in einem falschen Verdacht, und geben Sie mir lieber die Umrisse des Ganzen, die einfachen, nackten Tatsachen, und lassen Sie besonders die Gespräche der Leute weg, denn ich bin sonst wahrhaftig nicht imstande, ein unbefangenes Urteil zu fällen. Mir ist der Kopf schon jetzt, ich kann Sie versichern, so wirr und voll von den vielen Namen und Begebenheiten, dass ich anfange, irre zu werden. Wie viel Uhr haben wir wohl? Oh, es ist noch früh, sagte der Doktor, flüchtig auf seine Uhr sehend, ohne die Frage selber zu beantworten. Ich kann Ihnen übrigens nicht helfen, denn diese Einzelheiten, die eben das Ganze bilden, müssen Sie kennenlernen, um imstande zu sein, ein richtiges Urteil zu fällen. Übrigens kommt gerade jetzt die Hauptsache, und ich bin fest überzeugt, sobald wir die berührt haben, werden Sie so gepackt und aufgeregt sein, die ganze Nacht nicht mehr schlafen zu können. Das wäre mir aber nicht lieb, stöhnte der Kommerzienrat vor sich hin. Die ganze vorige Nacht Hunde aus der Tür geworfen und heute Nacht über ein Menschenleben zu Gericht sitzen, dass man sich später vielleicht die schrecklichsten Vorwürfe macht, jahrelang eine blutige Gestalt vor Augen sieht und hinter jeder Tür, unter jeder Bettstelle, besonders aber unter der eigenen, irgendeine entsetzliche Gestalt vermutet. Das bisschen Seelenruhe ist dann auch noch zum Teufel. Guter, allmächtiger Gott und ein Kommerzienrat, dieser nichtswürdige, bigotte Heuchler. Es ist eine Schmach für den sonst so ehrenwerten Stand. Man müsste wirklich bei der hohen Staatsregierung darauf antragen, dass ihm der Titel und Rang, sobald sein Verbrechen nur erst einmal konstatiert worden, wieder abgenommen würde, dass er aller dieser Ehrenrechte verlustig gehe. Ein wahres Scheusal von einem Kommerzienrat. Der Doktor hatte indessen wieder einmal getrunken und das Manuskript aufnehmend begann er von neuem. Ende von Abschnitt 16. Gelesen von Klaus Missfeld.